Kurz darauf wurde ich durch einen Tritt ans Fußende meines Betts ins Bewusstsein zurückgeholt. Ich öffnete die Augen und sah einen Polizisten mit einer Uzi-Maschinenpistole in der Hand in der Tür stehen. Unschuldig? Bis zum Beweis des Gegenteils? Hochwasserhosen und Kälte. Tage später, nachdem ich unter bewaffneter Polizeibegleitung ins Jeffrey Medical Center in städtischer Haft verlegt worden war, wurde ich in einen Raum in der Hafteinheit im Keller verlegt, die der kälteste Teil des ganzen Gebäudes ist. Nachdem ich also an den Ort verlegt wurde, der witzelnd als der neue Krankenhausflügel der zentralen Haftanstalt bezeichnet wird, fand ich heraus, was Kälte wirklich bedeutet. Während der ersten beiden Tage fiel die Temperatur so tief, dass die Häftlinge Decken über ihren Gefängnisjacken trugen. Mir hatte man offiziell ein kurzärmeliges Hemd und ein paar enge Hochwasserhosen ausgehändigt. Und in der ersten Nacht war mir so kalt, dass ich nicht schlafen konnte. Andere Häftlinge retteten mich vor der Kälte. Einer fand eine Gefängnisjacke für mich. Ich hatte einen Wärter gefragt, aber der sagte mir, ich würde warten müssen, bis ein anderer Insasse verlegt wird oder rauskommt. So viel zu versuchen, das System zu nutzen. Andere Häftlinge und eine freundliche Krankenschwester sorgten dafür, dass ich es nachts warm hatte. Vom Gefängnis bekam ich ein Bettlaken und eine dünne Wolldecke. Als ich bei einer Sozialarbeiterin dagegen protestierte, erklärte sie mir abwehrend, ich weiß, dass es kalt ist, aber ich kann da nichts machen. Der Direktor weiß schon von dem Problem. Warum mache ich hier so ein Aufhebens von der Kälte? Weil der Arzt, der mich im Jefferson-Krankenhaus behandelte, mir erklärte, die einzige echte Gefahr für meine Gesundheit sei eine Lungenentzündung, wegen der Schusswunde in meiner Lunge. Ist es da nur ein Zufall, dass ich im Lauf der darauffolgenden Woche einige der kältesten Tage und Nächte meines Lebens verbracht habe? Versucht die Stadt, mich durch das Gefängnissystem zu töten, noch bevor sie mich vor Gericht stellen? Wovor haben sie Angst? Ich erzählte all das meiner Sozialbetreuerin im Gefängnis, einer gewissen Barbara Waldbaum, aber sie wollte davon nichts wissen. Nein, Mr. Jamal, wir hoffen, dass es Ihnen bald besser geht. Ja, sieht kaum so aus, antwortete ich. Wundersamerweise fand nach meinen Beschwerden wenigstens ein Anschein von Wärme seinen Weg in die Zellen auf meiner Seite des Flurs. Wenigstens genug, um schlafen zu können. Aber ist es auch reiner Zufall, dass die Heizung an genau dem Abend zu funktionieren begann, als mir Inspektor David Owens einen Besuch abstattete? Wir hoffen, dass dies die letzten Festtage sein werden, die Sie mit uns verbringen. Owens Worte gehen mir nochmals durch den Kopf. Steckt hinter diesen scheinbar so harmlosen Feiertagsgrüßen auch noch eine andere, viel finsterere Bedeutung? Body. Gerade hörten wir Alex Majorano, den haben wir hier in der Sendung schon mehrfach gehabt, Berliner Musiker, der einen Song über Mumia Abu-Jamal gemacht hat, namens Free Mumia. Und wir machen weiter mit der Lesung von Jutta Kausch aus Writing on the Wall. Jetzt werden wir gleich zwei kürzere Texte zusammenhören. 19. Juni 2003. Unglückssoldaten. Alle PolitikerInnen, die ihr Geld wert sind, finden edle Worte der Unterstützung für junge Soldaten und Soldatinnen an den Peripherien des amerikanischen Imperiums. Sie nennen sie tapfer und mutig und Verteidiger unserer Freiheit. Jeder und jede an der Macht badet mit Freuden im Glanz der neuen Liebe für unsere jungen KriegerInnen. Aber wenn die Zeit uns irgendetwas gelehrt hat, dann die Tatsache, dass die süßen Worte ungefähr so lange halten wie Zuckerwatte im Aprilregen. Wenn wir ehrlich sind und wenn wir das Ganze aus der Perspektive politischer Führer betrachten, dann sehen wir, dass die Soldaten und Soldatinnen einfach nur ein Instrument staatlicher Macht sind. Der Blick auf sie ist ungefähr so wie der einer Bienenkönigin auf ihre Drohnen. Sie sind entbehrlich. Wie könnten wir zu einer anderen Schlussfolgerung kommen, angesichts der Art und Weise, wie Veteranen der Militäreinsätze immer behandelt werden? Nicht von Protestbewegungen, die ihre imperiale Gewalt ablehnen, sondern von dem Staat, der ihre Dienste in Anspruch genommen hat. Soldaten des Zweiten Weltkriegs wurden radioaktiver Strahlung ausgesetzt, die zahllose und ungezählte Auswirkungen auf Tausende von Menschen hatte, über Generationen hinweg. Die Veteranen des Vietnamkriegs wurden dem Wüten von Agent Orange ausgesetzt und fanden ihre Feinde nicht in den Gras- und Schlammlöchern des subtropischen fernen Asiens, sondern in den Krankenhäusern der Veteranenämter, den Chemiefirmen und den Politikern, die ihre Interessen repräsentieren, die alle eine ganze Generation lang nichts mit ihren Gesundheitsproblemen zu tun haben wollten. Als Tausende von Männern und Frauen in den ersten Golfkrieg zogen, erlitten sie schwere, lebensbedrohliche Krankheiten, die man Golfkriegssyndrom nannte. Und wer leugnete dann ihre Besorgnis und versicherte ihnen, dass das bloß in ihren Köpfen war? Dieselben Leute, die die Sorgen ihrer Vorgänger geleugnet hatten. Der wütende Vietnam-Protest zwang die Regierung dazu, die Wehrpflicht abzuschaffen, die bereits seit dem Bürgerkrieg sehr unpopulär war, und eine Institution zu schaffen, die sie Freiwilligendienst nannten. Aber wer dient freiwillig und warum? Studien haben gezeigt, dass geringes Einkommen und Langzeitarbeitslosigkeit wesentliche Bedingungen dafür sind, warum viele Leute sich für den Militärdienst entscheiden. Geschickte Anzeigenkampagnen versprechen Tausende von Dollar fürs College und betonen die Individualität in der sogenannten Armee für alle. Wenn jemand geringe Aussichten auf eine Berufslaufbahn in einer rezessionsgetriebenen Wirtschaft hat und stattdessen das demoralisierend schwere Gewicht eines Jobs ohne Aufstiegschancen trägt, falls man überhaupt einen Job ergattern konnte, dann können die Werbeclips im Fernsehen schon unwiderstehlich wirken. Das Komitee für Wehrdienstverweigernde in Philadelphia bezeichnet die gegenwärtigen Rekrutierungsanstrengungen des Militärs als Armutswehrpflicht. Die Jessica Lynches dieser Welt, die auf dem Schlachtfeld geringen wirtschaftlichen Wachstums von West Virginia überleben, sehen im Militär eine brauchbare und stabile Option in einer unsicheren zivilen Ökonomie. Wie viele in der Armee wären dort, wenn Ausbildung eine bezahlbare Alternative wäre? Oder wenn die Wirtschaft gedeihen würde? Während der Kongress Resolutionen verabschiedet, in denen die Truppen gepriesen werden, bereitet dasselbe Repräsentantenhaus die Entscheidung vor, rund 25 Milliarden Dollar an den Bezügen zur Gesundheitsversorgung der Veteranen und Veteraninnen für die kommenden 10 Jahre zu kürzen. Die Liebe der Politikerinnen und Politiker scheint äußerst wankelmütig. Derweilen fließen mehr und mehr öffentliche Gelder in den unersättlichen Schlund des militärisch-industriellen Komplexes. Und dabei wird die ökonomische Grundlage des Krieges sichtbar. Kriege werden nicht angezettelt für die vielen, sondern für die wenigen. Die wenigen, die von den Verwüstungen des Krieges profitieren können und wollen. Die Ölfirmen, die Verteidigungsindustrie und alle ihresgleichen. Wie kann dieser jüngste Krieg zum Vorteil einer Bevölkerung sein, die in überwältigender Mehrheit und in nie dagewesener Vielzahl gegen ihn war? Und am allerwenigsten wären Kriege für die gekämpft, die sie auskämpfen müssen. Sie sind es, die in überwältigender Mehrheit aus den Reihen der Armen und der arbeitenden Klasse rekrutiert werden. Sie sind es, die keinen Platz in einem ökonomisch angespannten Umfeld finden. Sie kämpfen in der Ferne, weil sie erschöpft sind von dem nie endenden Kampf zu Hause, dem Kampf für eine ordentliche und bezahlbare Ausbildung, für eine angemessene Wohnung, für eine Arbeit mit einer Perspektive. Sie kämpfen ums Überleben gegen einen unbarmherzigen Feind, gegen die, die Amerikas Wirtschaft lenken. Nun lese ich einen Text aus den 1990er Jahren, vom 30. Januar 1995. Sozialhilfereform oder Krieg gegen die Frauen? Sozialhilfereform schallt es quer durch die Nation, von den Hauptstädten der Bundesstaaten bis Washington. Politiker setzen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, Neid und Angst. Und sind damit auf dem Kriegspfad gegen die mit der geringsten politischen Macht und dem kleinsten Einfluss in unserer Gesellschaft, die Sozialhilfemütter. Von Nord nach Süd, von Ost nach West zeigen Politiker mit Schaum vorm Mund auf die, die in der Armutsfalle sitzen. Neid? Ja. SoziologInnen und PsychohistorikerInnen haben belegt, dass die wiederkehrenden Kampagnen gegen Frauen in der euroamerikanischen Geschichte auf wenig mehr beruhen als auf dem männlichen Neid. Auf die weibliche Macht der Geburt, der Fürsorge und der sexuellen Anziehungskraft. Wie Dr. Joseph H. Burke in Die Tyrannei der Boshaftigkeit schreibt, ich zitiere, die Theorien über den Unterleib und die Rolle der Frauen veränderten sich drastisch mit den Schriften des heiligen Augustinus und anderer christlicher Theologen, die behaupteten, dass weibliche Krankheiten, insbesondere die Hysterie, durch eine Verbündung mit unheiligen Kräften, typischerweise Verführung durch den Teufel, verursacht würden. So wurden hysterische Frauen mit Hexen gleichgesetzt. Dr. Burke erläutert, wie die Verhältnisse sich ins Absurde veränderten, als Karl der Große, Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, einen Erlass gegen Hexerei verkündete, der dafür die Todesstrafe forderte. Dieser Erlass offenbart eine abgrundtiefe Verachtung und Feindseligkeit gegen weibliche Kraft, ihre Körper, ihre Rolle, ihre Produkte und ihre Freuden. Und er kulminierte schließlich 1487 in der Publikation des Malleus Maleficarum, dem sogenannten Hexenjammer. Die Auswirkungen dieses Machwerks waren unmittelbar und von Dauer. Er wurde ein internationaler Bestseller und eine fast etablierte Autorität. Und auf seiner Grundlage wurden zahllose Frauen während der folgenden Jahrhunderte gefoltert und hingerichtet. Ad majorem Dei gloriam, zur größten Ehre Gottes. Hexerei bedeutete nun jede Handlung, die Lust ausdrückte, jede Handlung, die Lust auslöschte und ganz allgemein alles, was irgendjemand, der irgendetwas zu sagen hatte, darüber behauptete. Und das war keineswegs eine bloß europäische Verirrung, wie die Hexenprozesse von Salem und die Hinrichtungen in Neuengland zeigen. Männlicher Neid und männliche Feindseligkeit sind in Salem nicht gestorben, sondern leben im Verborgenen fort. In Politikern, die solche Regungen erneut ausgraben und die ausbeuten, die in diesem Land der vielen die Ärmsten sind. Sie verdammen sie für ihre Armut und verfluchen sie für ihre Fruchtbarkeit und alles im Namen der ökonomischen Verantwortlichkeit. Dieselben Politiker, die oft mehr pro Tag bekommen als eine Sozialhilfefamilie im Monat, spucken auf die Armen, während die Militärindustrie in Minuten Milliarden ausgibt für Technologie zum Töten. Die Leben schaffen, werden angespuckt. Die den Tod schaffen, werden gepriesen. Wir hörten den Song Calling the Spirits of Justice, Freedom von Mumia Abu Jamal von Mila. Den hat dieser Musiker extra geschrieben für eine Kundgebung an Mumias Geburtstag 2021, die in Berlin-Neukölln stattfand. Und hier ein kurzer Ausschnitt aus diesem Song bei Radioaktiv Berlin. Machen wir weiter mit der Lesung. Zwei weitere Lesestücke. Los geht's. Nun zu einem Text aus 2009 mit Richtern wie diesen. Im Luzerne County von Pennsylvania gibt es 9 Richter am Court of Common Pleas. 2 von ihnen haben sich gerade schuldig bekannt, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, die dazu diente, Jugendliche zu verurteilen und in ein privates Gefängnis zu schicken und dafür Provision von den Erbauern und Besitzern dieses Gefängnisses zu erhalten. Nach veröffentlichten Berichten haben Richter Mark A. Chavarella und Seniorrichter Michael T. Conahan Hunderte von Jungen und Mädchen in diese Einrichtung geschickt und dafür satte 2,5 Millionen an Schmiergeld erhalten. Das lag nicht nur an der korrupten Gier der Richter, sondern auch daran, dass buchstäblich kein einziges dieser Kinder eine anwaltliche Vertretung bekommen hatte. Das Juvenile Law Center, Rechtszentrum für Jugendliche in Philadelphia, hatte beim Pennsylvania Supreme Court geklagt mit der Begründung, die Praxis der Urteilsfindung und die Gefängnisurteile für rund 250 Kinder ohne Rechtsvertretung sei verfassungswidrig. Am 8. Januar 2009 lehnte das höchste Gericht die Klage ab. Und es kam noch schlimmer. Eine jüngst eingereichte Verfahrensinformation stellt fest, dass eben diese beiden Richter ihre Macht und ihren Einfluss im County dazu benutzt hatten, die Gelder der staatlichen Jugendstrafanstalt zu kürzen. Und zwar genau zu der Zeit, in der sie diese Kids in das private Gefängnis überstellten ließen. Oh Mann. Privatisierung ist das Ding. Fast einen Monat später änderte das höchste Gericht des Landes seine Meinung und gab das Leugnen auf. Was war geschehen? Nun vor allem hatten sich die beiden Richter nach einer Bundesklage gegen sie inzwischen der öffentlichen Falschinformation schuldig bekannt. So ist das. Hunderte von Kindern werden ins Gefängnis gesteckt, nach eindeutig verfassungswidrigen Verfahren ohne rechtlichen Beistand, und das höchste Gericht des Bundesstaates runzelt nicht einmal die Stirn. Die Medien berichten über diesen Skandal, und der Supreme Court von Pennsylvania zeigt kaum Interesse. Das ist das Wesen der Gerichtsbarkeit in diesen Tagen, wo sogar Kinder dem gefängnisindustriellen Komplex zum Fraß vorgeworfen werden. Luzerne County ist mit knapp über 300.000 EinwohnerInnen das 10. größte County des Bundesstaates. Wenigstens 22% seiner Richter und Richterinnen haben zugegeben, dass sie korrupt waren und sich an dem schäbigen Geschäft beteiligt haben, die Freiheit und das Wohl mittelloser Kinder für ihren eigenen Profit verkauft zu haben. September 2007. Der jüngste Kampf im Krieg gegen die Armen. Für immer mehr Menschen überall im Land sind Wohnungen eine bedrohte Spezies geworden. In vielen Städten wiegt die Gentrifizierung nicht nur für Hausbesitzerinnen, sondern auch für MieterInnen immer schwerer, denn mit dem Steigen der Kaufpreise für Häuser steigen auch die Mietpreise auf einem Markt, der durch die Decke geht. Für viele ist die Blase längst geplatzt. Just zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kongress die Insolvenzerklärungen erschwert hat, ist es der variabel verzinslichen Hypothekenindustrie, ARM, gelungen, viele Milliarden von jungen Leuten zu gewinnen, von Leuten, die unbedingt auch endlich einmal Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer werden wollten. Aber dann sind die ARMs wie eine Mausefalle zugeschnappt. Und während die Rückversicherungsfirmen fluchtartig den Markt verlassen, ziehen die Auswirkungen ihre Kreise durch die gesamte Wirtschaft. In gewisser Weise hat das Glücksspiel eine perverse Logik. Denn es kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die nationale Ökonomie beginnt, sich der Deindustrialisierung großer Städte anzupassen und gut bezahlte Jobs für eine ganze Generation vernichtet werden. Für einen kurzen Moment schimmerte da mit dem Angebot bezahlbarer Eigenheime ein kleines Hoffnungslicht für viele Leute, die immer gedacht hatten, das sei außerhalb ihrer Reichweite. Aber gerade als sie nach dem Hauptgewinn greifen wollten, explodierte der Sprengsatz. Zwangsräumung. In Buffalo plant die Stadt, mehr als 5000 verlassene Häuser abzureißen, Relikte einer Zeit, in der die Stadt ein Magnet für das Handwerk war. In Philadelphia, im Norden, Süden und Westen, sehen sich die Mieterinnen und Mieter gezwungen, Platz zu machen für Yuppies. Und wenn Häuser gebaut werden, dann sind sie für Käuferinnen, nicht für MieterInnen. In New York geben Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen zwischen 30% und 50% ihres Einkommens für die Hypotheken aus. Die Preise vertreiben auch Mieter und Mieterinnen aus Manhattan, Brooklyn und Queens in die Bronx. In San Francisco werden die Wohnungen für arme Leute Mangelware. Überall im Land werden Schwarze aus der Arbeiterklasse gezwungen, die Städte ihrer Geburt und ihrer Familienerinnerungen zu verlassen, weil sie sich das Leben einfach nicht mehr leisten können. In Südphiladelphia erzählte die Mieterin Victoria Fernandez einem Reporter der Philadelphia Tribune, dass Schwarze vollkommen auf sich gestellt seien. Der Regierung sind wir einfach egal, rief sie. Wir wählen, aber haben wir irgendwas zu sagen? Nein. Ihre Familie hatte seit Generationen in der schwarzen Community der Stadt gelebt. Aber die Stadt ist auf der Suche nach jungen, weißen Unternehmertypen oder nach Studentinnen und Studenten, um Steuern und Schicksal der Stadt auf Oberwasser zu halten. Victoria Fernandez erklärt, das war ja noch nie fair für arme Leute. Wir ertrinken. In New York, der Finanzkapitale der Nation oder der Hauptstadt des Kapitals, sind Zwangsräumungen inzwischen fast Routine. Ismena Speliotis, die Geschäftsführerin von New York Econ Housing, beschrieb die Bedingungen für Gering- und Mittelverdienende sowie für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer in der Stadt. Wir haben eine gewaltige Zunahme an Zahlungsverzug und Zwangsräumungen in Brooklyn, East New York und East Flatbush erlebt. Das ist die jüngste Front im fortgesetzten Krieg gegen die Armen. Dass sie zu einer Zeit kommt, wo die politischen Führer der Nation hunderte Milliarden Dollar für einen Krieg ausgegeben haben, der ebenso unnötig wie dumm war, ist nichts weniger als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was ist schon wichtig daran, dass der Dow Jones oder der Nasdaq neue Rekorde aufstellt, wenn Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer vor der Zwangsräumung stehen, wenn Mieterinnen und Mieter aus den Städten flüchten und wenn Biden die Unsichtbarkeit der Obdachlosigkeit bevorsteht? Wer profitiert von dieser Wirtschaft? Für die Armen ist sie einfach nur eine andere Art von Krieg. Just to break all of the chains that kinda keep binding me. And I wish that I could say all that I'm longing to say. Say it loud, say it clear, for the whole wide world to hear. And I wish that I could share all the love. Ihr hört Radioaktiv Berlin auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin zu hören auf der 88,4 UKW und in Potsdam und Umgebung auf der 90,7 UKW. Wir hören jetzt das letzte Stück aus einer Lesung von Writing on the Wall, einem Buch von Mumia Abu-Jamal, was in deutscher Übersetzung 2022 erscheint, bereits aber an seinem Haftjahrestag 2021 in Auszügen gelesen wurde, auf einer Veranstaltung, die auch im Internet gestreamt wurde. Ich war selbst dabei im Buchladen Schwarze Risse und konnte dort vom Stream abgreifend das Tonsignal aufnehmen. Leider fehlt bei diesem Stück hier und da an manchen Stellen für einige Sekunden der Text. Es kam da zu Ausfällen. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber ich denke, dass der Passage auch so zu verstehen ist. Es handelt sich hier um Veronica Jones, eine der Schlüsselzeuginnen in dem Verfahren gegen Mumia Abu-Jamal, die als einzige dieser Zeugen Haltung bewiesen hat und die Erpressung durch die Polizei nicht mitgemacht hat und auch in der ersten Versuch einer Revisionsverhandlung für Mumia Abu-Jamal ausgesagt hat. Hört selbst! Ich komme jetzt zum letzten Text, der wieder sehr weit zurückliegt, am 4. Oktober 1996 geschrieben. Die Flüchtige vor dem Gesetz, Veronica Jones. Am Dienstag, den 1. Oktober 1996, betrat eine Frau namens Veronica Jones einen Gerichtssaal und ein paar Stunden später war sie Geschichte. Mit kehliger, tiefer Stimme erklärte sie dem vollbesetzten Saal: Ich habe gelogen. Das war im Verfahren Commonwealth von Pennsylvania gegen Jamal von 1982, als sie geleugnet hatte, gesehen zu haben, wie zwei Männer vom Tatort im Stadtzentrum von Philadelphia davongerannt waren. Sie erklärte, wie Polizeibeamte sie im Gefängnis aufgesucht hatten, wo sie mit dem Vorwurf bewaffneter Überfall saß, und sie nicht nur dazu aufforderten, ihre Aussage zu ändern, sondern den Autor dieser Zeilen zu beschuldigen. Sie schaffte es bis zur Hälfte. Sie sagten mir, dass ich 10 Jahre absitzen muss, weit weg von meinen Kindern, wenn ich sage, was ich gesehen habe, erklärte sie weinend. Ich konnte doch meine Babys nicht allein lassen. Das ist ein Teil von meinem Leben, den ich versucht habe, auszulöschen. Nach ihrer Zeugenaussage von 1982 lautete das Ergebnis ihrer Hose sichergestellt, wegen Raubes und damit zusammenhängender Vergehen Bewährung. Nur wenige Sekunden nach ihrem Widerruf zauberte der Staatsanwalt zwei Polizisten aus New Jersey herbei, die die junge Frau aufgrund eines offenen Haftbefehls in New Jersey von 1994 verhafteten. Die Anklage lautete auf Scheckbetrug von rund $250. Und die völlig überrumpelte Zeugin aus dem Zeugenhaus heraus in eine Gefängniszelle verfrachteten. Stellen Sie sich das vor. Eine Frau verlässt ihren heimatlichen Bundesstaat, überquert die Brücke, um ein beeidetes Zeugnis in einem Gerichtssaal abzulegen und wird dort verhaftet, als Flüchtige vor dem Gesetz, Ist das ein Beweis dafür, dass es keine Gerechtigkeit gibt in Amerikas Gerichtssälen? Die Gerichte sind deren Gerichte, Orte, von denen, an denen, wie Richter Szabo es so passend formuliert hat, Gerechtigkeit nichts weiter als eine emotionale Regung ist. Und weil Gerechtigkeit den US-Gerichten fremd ist, kann eine erschien im Fall Commonwealth von Pennsylvania gegen Jamal, fanden die Polizisten sie, und das in einem anderen Bundesstaat. Diese arme, alleinerziehende Mutter, gerade im Begriff, Großmutter zu werden, brachte den Mut auf, die Wahrheit zu sagen, und der Staat griff sie aufs Übelste an. Als sie hinausgeführt wurde, liefen ihr die Tränen über das dunkle Gesicht. So erschüttert war sie über den völlig unvorhersehbaren, sorgfältig geplanten Hinterhalt. Aber sie brachte es trotzdem fertig zu sagen: Sie denken jetzt, dass das hier mich dazu bringt, die Geschichte zu ändern? Nein, das wird sie nicht. Unter trotzigen Tränen wurde sie ins Gefängnis abgeführt, um dort auf ihre Anhörung in New Jersey zu warten. Stunden später, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, verkündete die Polizei von Philadelphia, sie habe Mrs. Jones erneut verhaftet, diesmal wegen eines ausstehenden Haftbefehls von 1982 wegen Prostitution. Ganz richtig, 14 Jahre vorher. New Jersey wartet über 600 Tage und Philadelphia wartet über 14 Jahre, um Haftbefehle zu vollstrecken. Und die Ankläger der Stadt haben den Nerv zu behaupten, meine Verteidiger hätten sie jederzeit finden können, wenn die Polizei zweier Bundesstaaten sie nicht finden konnte? Erstaunlich. In einem abenteuerlichen Akt juristischer Rachsucht und staatsanwaltlicher Willkür wird eine Zeugin gestraft und gedemütigt dafür, dass sie vor Gericht die Wahrheit gesagt hat. In einem solchen Fall ist das Gesetz nichts weiter als ein Werkzeug staatlicher Repression und die Verjährungsfrist nichts weiter als eine vergessene Erinnerung. Ebenso wie die Gerechtigkeit. Danke. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Dank aus dem Gefängnis der Welt. Mumia Abu Jamals Rede am Tag der Menschenrechte bei Festakt in Paris vom Samstag, den 11. Dezember 2021. 20 Jahre ist es her. 20 Jahre, dass unsere Freundinnen und Freunde in Paris beschlossen haben, mir die Ehrenbürgerwürde ihrer Stadt zu verleihen. Damals war ich noch zum Tode verurteilt. Heute versammeln wir uns wieder, um weitere Geehrte aus der ganzen Welt zu feiern, die seither ebenfalls zu Ehrenbürgern von Paris ernannt wurden. Hier ein Ausschnitt aus der langen Liste. Ingrid Betancourt, Yuri Bandajewski, Aung San Suu Kyi, Hawa Ibrahim, Gilad Shalit, Taslima Nasrin, Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, Hua Xia, Shirin Ebadi, Jafar Panahi, Rauni Metokir, Ales Bialetsky, Nelson Mandela, die Zeitschrift Charlie Hebdo, Asia Bibi und Kandunda. An Madame Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, und an den früheren Bürgermeister Bertrand Delaneux erbieten wir unsere Grüße als Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger aus der ganzen Welt, die wir uns im weltweiten Kampf für die Freiheit und für unsere Befreiung befinden. Wir danken den Organisatoren dieser Veranstaltung. Danke auch an das französische Kollektiv Liberons Momia und an Claude Guillaumeau und Jonathan Leray, die heute das Kollektiv hier vertreten. Paris, die Stadt des Lichts, leuchtet in der ganzen Welt für alle Menschen, die für Freiheit, Würde und gegen Unterdrückung kämpfen. Dank an Paris, dank Ihnen allen. Dank auch an Saint-Denis und Bobigny, die Vororte von Paris. Ich danke Ihnen für alles. Es sprach Momia Abu Jamal aus Amerika, dem Gefängnis der Welt. Eine kurze Anmerkung: Saint-Denis und Bobigny, das sind Vororte von Paris, die ebenfalls Straßen nach Mumia Abu Jamal benannt haben oder ihn da zum Ehrenbürger erklärt haben. Die deutsche Übersetzung dieser Rede erschien in der Tageszeitung Junge Welt am 13. Dezember 2021. Der Übersetzer war Jürgen Heiser und er hat hier noch eine Ergänzung angefügt, die ich ebenfalls gerne vorlesen möchte, nämlich einen Bericht von dieser Veranstaltung. Am 10. Dezember 2021, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, hielt Mumia Abu Jamal die hier abgedruckte Eröffnungsrede an die im Rathaus von Paris versammelten Gäste. Bürgermeisterin Anne Hidalgo von der Sozialistischen Partei PS und der Stadtrat von Paris feierten mit dem Festakt den 20. Jahrestag des Neubeginns der Verleihung der Ehrenbürgerschaft. 2001 war Abu Jamal am Gedenktag für die Menschenrechte vom damaligen Bürgermeister Bertrand Delaneu, ebenfalls PS, zum Ehrenbürger ernannt worden. Offiziell gefeiert wurde seine Ernennung aus Termingründen jedoch erst im Oktober 2003. Zuvor war 1971 Pablo Picasso geehrt worden, bevor eine 30-jährige Pause eintrat. Erst als eine vom Kollektiv Liberons Mumia mobilisierte Bewegung Tausender forderte, ein Zeichen für den in den USA von der Todesstrafe bedrohten Bürgerrechtler Abu Jamal zu setzen, besann sich der Pariser Stadtrat auf die Geschichte der Stadt seit 1789, die, Zitat, geprägt ist vom Widerstand und dem Kampf für die Freiheit. So hieß es am Freitag auf der Webseite der Stadt. Mit der Ehrenbürgerschaft bekenne sich Paris, Zitat, zu seiner Tradition als Zufluchtsort und zur Pflicht, denjenigen Gastfreundschaft zu gewähren, die keine andere Wahl haben, als zur Wahrung ihrer Grundrechte ins Exil zu gehen. Zitat Ende. Wie Claude Guillaume Pujol vom Kollektiv Liberons Mumia gegenüber Junge Welt berichtete, trafen sich einige Ehrenbürger sowie Angehörige und AktivistInnen in Vertretung von jenen, die wie Abu Jamal in Haft sind, am Freitag zu einem Mittagessen mit Bürgermeisterin Hidalgo und den Vorsitzenden von Amnesty International Frankreich, der FIDH, dem Dachverband der Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Paris. Anschließend fand die Festveranstaltung im Ratssaal des Rathauses statt, wo Abu Jamals Eröffnungsrede abgespielt wurde. Die Versammelten seien, Zitat, sehr bewegt und beeindruckt gewesen, so Guillaume Pujol, weil, Zitat, Mumia direkt aus dem Gefängnis in den USA zu ihnen im Pariser Rathaus sprach. Alle im Saal hätten Freiheit für Mumia gefordert und erklärt, sie hofften, ihn bei der nächsten Veranstaltung im Pariser Rathaus persönlich zu sehen, so die Sprecherin von Liberon Mumia. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. So, unsere Sendung ist gleich zu Ende. Wer Fragen über das heute Gehörte und speziell zu Mumia Abu Jamal hat, kann entweder an die gerade gehörte Kontakt-E-Mail schreiben oder auch an uns. Wir leiten solche Fragen gerne ans Free Mumia Bündnis in Berlin weiter. Wir selber haben einen Podcast. Diese Sendung wird dort in wenigen Stunden auch abrufbar sein. Geht einfach im Internet auf radioaktivberlin.nostate.net. Da findet ihr alles. Natürlich auch viele alte Sendungen von uns. Sagt's gerne weiter an Freunde und Bekannte. Das letzte Wort hat wie immer in dieser Sendung, nicht nur heute, sondern immer, der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Und das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Macht's gut, bis demnächst. Mein Name ist Markus. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.